Abschnitt 5 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünftes Kapitel: Beim Verleger. Arvid Falk wollte es zuerst beim allermächtigen Smith versuchen. Den Namen hatte dieser aus übertriebener Bewunderung für alles Amerikanische angenommen, als er in seiner Jugend einmal einen kleinen Ausflug nach dem großen Lande gemacht. Beim Gefürchteten mit seinen 1000 Armen, der einen Schriftsteller in 12 Monaten machen konnte, wenn auch aus noch so schlechtem Stoff. Seine Methode war bekannt, aber niemand wagte sie zu benutzen, denn dazu war ein beispielloser Grad von Unverschämtheit erforderlich. Der Schriftsteller, der von ihm in die Hand genommen wurde, konnte sicher sein, einen Namen zu bekommen. Darum war Smith von Schriftstellern ohne Namen überlaufen. Als Beispiel, wie unwiderstehlich er war und wie er Leute trotz Publikum und Kritik in die Höhe brachte, pflegte man Folgendes zu erzählen. Ein junger Mensch, der noch nie etwas geschrieben, hatte einen schlechten Roman verfasst, den er zu Smith trug. Dem gefiel zufällig das erste Kapitel. Mehr las er nie, und er beschloss, die Welt mit einem neuen Schriftsteller zu beglücken. Das Buch erscheint. Auf der Rückseite des Umschlags war zu lesen: Blut und Schwert, Roman von Gustav Sjöholm. Diese Arbeit des jungen und vielversprechenden Schriftstellers, dessen Name in den weitesten Kreisen längst bekannt und hochgeschätzt ist, und so weiter. Der Charaktere Tiefe, Klarheit und Kraft, und so weiter. Ist unserem romanelesenden Publikum aufs Wärmste zu empfehlen. Das Buch kam am 3. April heraus. Am 4. April stand eine Rezension in der sehr gelesenen Hauptstadtzeitung Grauhäubchen, von der Smith 50 Aktien besaß. Die Rezension schloss: Gustav Sjöholm ist bereits ein Name, wir brauchen ihm keinen mehr zu geben, und wir empfehlen diese Arbeit nicht nur dem romanelesenden, sondern auch dem romaneschreibenden Publikum. Am 5. April stand eine Anzeige des Buches in allen Zeitungen der Hauptstadt und in der Anzeige folgender Auszug: Gustav Sjöholm ist bereits ein Name, wir brauchen ihm keinen mehr zu geben. Grauhäubchen. Am selben Abend stand eine Rezension im Unbestechlichen, der aber von niemand gelesen wird. Da wurde das Buch als ein Muster von elender Literatur hingestellt und der Rezensent schwur darauf, dass Gustav Sjöblom, absichtlicher Schreibfehler des Rezensenten, überhaupt kein Name sei. Da aber der Unbestechliche nicht gelesen wurde, so hörte man die Opposition nicht. Die anderen Blätter der Hauptstadt, die in ihrem Urteil von dem führenden, ehrwürdigen Grauhäubchen nicht abweichen wollten und es auch Smith gegenüber nicht wagten, waren recht mild, aber nicht mehr. Sie waren der Ansicht, Gustav Sjöholm könne bei fleißiger Arbeit sich in Zukunft einen Namen machen. Einige Tage war es still, aber in allen Zeitungen, im Unbestechlichen mit fetter Schrift, stand die Anzeige und rief: Gustav Sjöholm ist bereits ein Name. Dann aber tauchte in Köpings Allerlei eine Korrespondenz auf, die der Hauptstadtpresse Härte gegen junge Schriftsteller vorwarf. Der heißblütige Korrespondent schloss: Gustav Sjöholm ist ganz einfach ein Genie, trotz dem Widerspruch doktrinärer Strohköpfe. Am Tage darauf stand die Anzeige von Neuem in allen Zeitungen und rief: Gustav Sjöholm ist bereits ein Name, und so weiter. Grauhäubchen. Gustav Sjöholm ist ein Genie. Köpings Allerlei. Das nächste Heft der Zeitschrift Unser Land, die von Smith herausgegeben wurde, trug auf dem Umschlag folgende Anzeige: Es ist uns eine Freude, unseren vielen Lesern mitteilen zu können, dass der hoch angesehene Schriftsteller Gustav Sjöholm uns fürs nächste Heft eine Originalnovelle versprochen hat, und so weiter. Und dann Anzeige in den Zeitungen. Zu Weihnachten kam schließlich der Kalender Unser Volk. Von den Autoren wurden auf dem Titelblatt genannt Over Ott, Talis Qualis, Gustav Sjöholm und andere. Tatsache war, Gustav Sjöholm war schon im 8. Monat ein Name. Und das Publikum, ja, das konnte nichts machen. Es musste ihn eben hinnehmen. Es konnte nicht in eine Buchhandlung hineingehen und sich ein Buch ansehen, ohne ihn zu lesen. Es konnte kein altes Zeitungspapier in die Hand nehmen, ohne dass er darauf angezeigt war. Unter allen Verhältnissen des Lebens stieß man auf diesen Namen, auf ein Stück Papier gedruckt. Die Frauen kriegten ihn sonnabends in ihren Marktkorb. Die Mägde trugen ihn vom Kaufmann nach Hause. Die Knechte fegten ihn von der Straße auf und die Herren hatten ihn in der Schlafrocktasche. Da er diese große Macht Smith kannte, war der junge Schriftsteller etwas beklommen, als er die dunklen Treppen seines Hauses bei der großen Kirche hinaufkletterte. Lange musste er sitzen und warten, wobei er sich den peinlichsten Betrachtungen überließ, bis die Tür aufgerissen wurde und ein junger Mann Verzweiflung im Gesicht und eine Papierrolle unterm Arm hinausstürzte. Zitternd betrat Falk das innerste Zimmer, wo der Gefürchtete empfing. Auf einem niedrigen Sofa sitzend, ruhig und mild wie ein Gott, nickte er freundlich mit seinem graubärtigen, mit einer blauen Mütze versehenen Haupt und rauchte so friedlich seine Pfeife, als habe er nie die Hoffnung eines Menschen zerschmettert oder einen Unglücklichen von sich gestoßen. »Guten Tag, guten Tag«, und er untersuchte mit einigen Götterblicken die Kleider des Eingetretenen, die er sauber fand. Doch bat er ihn darum nicht, sich zu setzen. »Mein Name ist Falk.« »Den Namen habe ich noch nicht gehört. Was ist Ihr Vater?« »Mein Vater ist tot.« »Ist er tot? Gut, was kann ich für Sie tun, Herr?« Der Herr zog ein Manuskript aus seiner Brusttasche und reichte Smith. Der setzte sich darauf, ohne es anzusehen. »Und das soll ich drucken lassen? Sind es Verse?« »Ja, natürlich. Wissen Sie, Herr, was es kostet, einen Bogen zu drucken?« »Nein, das wissen Sie nicht.« Dabei stieß er den Unwissenden mit dem Pfeifenstiel vor die Brust. »Haben Sie einen Namen, Herr?« »Nein.« »Haben Sie sich irgendwie ausgezeichnet?« »Nein.« »Die Akademie hat diese Gedichte gelobt.« »Welche Akademie? Die Akademie der Wissenschaften?« »Die, die vielen Flintsteinsachen herausgibt.« »Flintsteinsachen? Ja, Sie wissen doch, die Akademie der Wissenschaften, unten am Museum beim Strom.« »Na, also...« »Nein, Herr Smith, die schwedische Akademie in der Börse.« »Ach so, die mit den sterilen Kerzen.« »Gleich viel, das weiß kein Mensch, wofür die gut ist.« »Nein, einen Namen muss man haben, mein guter Herr, einen Namen. Wie Degner, wie Ohrenschlägel, wie...« »Ja, unser Land hat viele große Dichter, die mir jetzt gerade nicht einfallen.« »Aber man muss einen Namen haben, Herr Falk. Wer kennt Herrn Falk? Ich wenigstens nicht. Und ich kenne viele große Dichter. Ich sagte in diesen Tagen zu meinem Freund Ibsen, hör mal, Ibsen, ich nenne ihn du, hör mal, Ibsen, schreib was für mein Magazin. Ich bezahle, was du willst.« Er schrieb, ich bezahlte. Aber ich kriegte es auch wieder bezahlt. Der zerschmetterte junge Mann wäre am liebsten zwischen die Bodenritzen gekrochen, um sich zu verstecken, als er hörte, dass er vor einem Mann stand, der Ibsen du nannte. Er wollte sein Manuskript wieder an sich nehmen und seiner Wege gehen, wie der andere eben getan, hinaus, weit fort, bis zu einem größeren fließenden Wasser. Smith merkte das. »Na, Sie können Schwedisch schreiben. Ja, das glaube ich schon. Sie kennen auch unsere Literatur besser, als ich es tue. Na, gut, ich habe eine Idee. Ich habe gehört, dass es früher große, schöne, geistliche Schriftsteller gegeben hat, so unter Gustav Eriksson und seiner Tochter Christine, nicht wahr? Gustav Adolf, auch gut. Ich erinnere mich, einer hat einen großen, sehr großen Namen. Er hat ein großes Werk in Versen geschrieben. Über Gottes Schöpfung, glaube ich. Hokan hieß er mit Vornamen. Hagrid Spegel meinen Sie, Herr Smith, Gottes Werk und Ruhe. Ach ja, na, ich habe daran gedacht, den herauszugeben. Unser Volk sehnt sich heutzutage nach Religion, das habe ich gemerkt, und man muss ihnen was geben. Ich habe ihnen allerdings schon genug gegeben von diesen Hermen Franke und Arndt, aber die große Stiftung kann billiger verkaufen als ich. Und jetzt will ich was Gutes geben, für guten Preis. Wollen Sie die Sache übernehmen, Herr? Ich weiß nicht, was ich dabei machen soll, da es sich nur um einen Neudruck handelt, antwortete Falk, der nicht Nein zu sagen wagte. Ach, so eine Unwissenheit. Redaktion und Korrektur natürlich. Sind wir einig? Sie geben heraus, Herr, nicht? Wollen wir einen kleinen Zettel schreiben? Die Arbeit erscheint in Heften, nicht? Einen kleinen Zettel geben Sie mir Feder und Tinte, na? Falk gehorchte, er konnte keinen Widerstand leisten. Smith schrieb und Falk unterschrieb. »So, das ist die Sache. Nun die andere. Geben Sie mir das kleine Buch, das auf dem Ständer liegt. Das dritte Fach. So, sehen Sie jetzt? Eine Broschüre. Titel »Der Schutzengel«. Na und hier die Vignette. Ein Engel mit einem Anker und einem Schiff. Es ist ein Schoner ohne Rahen, glaube ich. Man weiß ja, welchen Segen die Seeversicherung aufs allgemeine soziale Leben ausübt. Alle Menschen haben ja einmal was, viel oder wenig, auf einem Schiff übers Wasser geschickt, nicht wahr? Na, alle Menschen haben darum ein Bedürfnis nach Seeversicherung, nicht wahr? Na? Das haben nicht alle Menschen eingesehen, nein. Darum ist es doch Pflicht des Wissenden, den Unwissenden darüber aufzuklären. Na? Wir wissen, Sie und ich wissen, also müssen wir aufklären. Dieses Buch handelt davon, dass jeder Mensch seine Sachen versichern muss, wenn er sie übers Wasser schickt. Aber dieses Buch ist schlecht geschrieben. Na? Darum wollen wir ein besseres schreiben, nicht wahr? Sie machen mir eine Novelle von 10 Seiten für mein Magazin »Unser Land«. Und ich verlange, dass Sie so viel Verstand haben, den Namen Triton, so heißt eine neue Aktiengesellschaft, die mein Brudersohn gebildet hat und der ich helfen will. Und man soll ja seinem Nächsten helfen, nicht wahr? Na? Der Name Triton soll 2-mal vorkommen, nicht mehr und nicht weniger. Aber so, dass es nicht zu merken ist. Verstehen Sie, Herr? Falk fühlte etwas Widriges in dem angebotenen Geschäft. Aber es war ja noch nichts Unehrliches in dem Vorschlage. Und er erhielt ja Arbeit bei dem einflussreichen Mann. Und alles im Handumdrehen, ohne jede weitere Anstrengung. Er dankte und nahm an. Sie kennen doch das Format. 4 Werkzoll die Seite macht 40 Werkzoll zu je 32 Zeilen. Na? Wir schreiben vielleicht einen kleinen Zettel. Smith schrieb einen Zettel und Falk unterschrieb. Na also, hören Sie jetzt, Sie kennen doch die schwedische Geschichte. Sehen Sie dort auf dem Ständer wieder? Da liegt ein Klischee. Ein Holzstock. Rechts. Na? Können Sie mir sagen, wer die Dame ist? Es soll eine Königin sein. Falk, der anfangs nichts anderes sehen konnte, als ein schwarzes Holzstück, entdeckte schließlich einige menschliche Züge und erklärte, er glaube, es sei Ulrike Eleonore. Sag dich's nicht. Der Klotz ist als Königin Elisabeth von England benutzt worden und hat in einem amerikanischen Volksbuch gestanden. Und jetzt habe ich ihn für billigen Preis mit einem Haufen unzähliger Anträge gekriegt. Ich lasse ihn als Ulrike Eleonore in meiner Volksbibliothek mitlaufen. Ein gutes Volk haben wir. Es kauft so nett meine Bücher. Na, wollen Sie den Text schreiben, Herr? Falks fein ausgebildetes Gewissen konnte kein eigentliches Unrecht darin finden, trotzdem seine Gefühle sehr unangenehm berührt waren. Na, dann schreiben wir einen kleinen Zettel. 16 Seiten Oktav zu je 3 Werkzoll zu je 24 Reihen. So. Und es wurde wieder geschrieben. Da Falk jetzt die Audienz für beendigt ansah, machte er eine Miene, sein Manuskript zurückhaben zu wollen, auf dem Smith die ganze Zeit gesessen hatte. Der aber wollte es nicht aus den Händen lassen. Er würde es schon lesen, aber es könne einige Zeit darüber vergehen, erklärte er. Na, Sie sind ein verständiger Mann, Herr, und wissen, was die Zeit wert ist. Hier war eben ein junger Mann, auch mit Versen, mit einem großen Werk in Versen, das ich nicht verwenden kann. Na, ich habe ihm dasselbe angeboten, was ich Ihnen anbot. Herr, wissen Sie, was er sagte? Er bat mich, etwas zu tun, das ich nicht wieder erzählen kann. Ja, das sagte er, und dann lief er davon. Er wird nicht lange leben, dieser Mann. Adieu, adieu. Sie verschaffen sich doch den Hokan Spegel. Na, adieu, adieu. Smith zeigte mit dem Pfeifenstiel nach der Tür und Falk entfernte sich. Seine Schritte waren nicht leicht. Der Holzstock war schwer, wie er da in seiner Rocktasche lag. Er zog ihn zu Boden. Er hielt ihn zurück. Er dachte an den blassen jungen Mann mit dem Manuskript, der sowas Mist zu sagen gewagt hatte, und wurde hochmütig. Dann aber tauchte die Erinnerung an alte väterliche Ermahnungen und Ratschläge auf. Und da kam die alte Lüge zum Vorschein, alle Arbeit sei gleich achtungswert, und hielt ihm seinen Hochmut vor. Seine Vernunft wurde gefangen und er ging nach Hause, um 48 Werkzoll Ulrike Eleonore zu schreiben. Da er früh aufgestanden war, saß er bereits um 9 Uhr am Schreibtisch. Er stopfte sich eine große Pfeife, nahm 2 Bogen Papier, wischte seine Stahlfedern aus und wollte sich erinnern, was er über Ulrike Eleonore wusste. Er schlug bei Ekelund und Fryxell nach. Da stand viel unter der Rubrik Ulrike Eleonore. Von ihr selbst aber stand fast nichts. Um 21:30 hatte er den Stoff erschöpft. Er hatte aufgeschrieben, wann sie geboren war, wann sie starb, wann sie die Regierung antrat, wann sie abtankte, wie die Eltern hießen und mit wem sie verheiratet war. Es war ein ordinärer Auszug aus einem Kirchenbuch. Der füllte nicht mehr als 3 Seiten, blieben also nur 13 übrig. Er rauchte einige Pfeifen, er grub mit der Feder im Tintenfass, als fische er nach Midgard-Schlangen. Es kam aber nichts herauf. Er musste sich über ihre Person äußern, eine leichte Charakteristik geben. Er hatte das Gefühl, ein Urteil über sie aussprechen zu müssen. Sollte er sie loben oder sie heruntermachen? Da er in dieser Frage indifferent war, konnte er sich für keins von beiden entschließen, bis die Uhr 11 war. Er machte sie herunter und war am Ende der 4. Seite. Blieben noch 12. Da war guter Rat teuer. Er wollte über ihre Regierung sprechen, da sie aber nicht regiert hatte, so war nichts darüber zu sagen. Er schrieb über den Rat, 1 Seite, blieben 11. Er rettete die Ehre des Görz, 1 Seite, blieben 10. Er hatte noch nicht die Hälfte. Wie er diese Frau hasste. Neue Pfeifen, neue Stahlfedern. Er ging in der Zeit zurück, er gab einen Rückblick und gereizt wie er war, riss er sein altes Ideal Karl XII. In den Staub. Das ging aber so flugs, dass dadurch nur eine einzige Seite zu den anderen gelegt wurde. Rest 9. Er ging vor in der Zeit und hackte auf Friedrich I. ein, 1/2 Seite. Er sah mit sehnsüchtigen Blicken aufs Papier herab, sah, wo der halbe Weg lag, konnte aber nie dahin kommen. 7,5 kleine Seiten hatte er jedoch fertig gekriegt, wo Ekelund nur 1,5 hatte. Er warf den Holzstock auf die Erde, stieß ihn mit dem Fuß unter den Schreibtisch, kroch hinter ihm her, holte ihn wieder, staubte ihn ab und legte ihn auf den Tisch. Welche Qualen! Er fühlte eine Trockenheit in seiner Seele, die dem Buchsbaumstock glich. Er suchte sich, zu Ansichten hinaufzuschrauben, die er nicht hatte. Er versuchte, Gefühle für die verstorbene Königin in sich zu erwecken. Aber ihre langweiligen, in Holz geschnittenen Züge machten denselben Eindruck auf ihn, wie er auf den Holzstock. Da sah er seine Unfähigkeit ein und er fühlte sich verzweifelt, erniedrigt. Und diese Laufbahn hat er der anderen vorgezogen. Er nahm seine Vernunft wieder gefangen und ging zum Schutzengel über. Der war ursprünglich für eine deutsche Gesellschaft verfasst, die Nereus hieß, und enthielt in Kürze Folgendes. Herr und Frau Schloss waren nach Amerika ausgewandert und hatten dort großen Landbesitz erworben, den sie, damit die Erzählung möglich wurde, unpraktisch genug in kostbare Möbel und Nippes verwandelten. Damit diese ganz sicher untergingen und damit nichts von ihnen gerettet werden konnte, schickten sie sie auf einem Dampfer erster Klasse voraus, nämlich auf Washington Nummer 326 der Veritas, der mit Kupfer beschlagen, mit wasserdichten Schotten versehen und bei der großen deutschen Seeversicherungsgesellschaft Nereus für 400.000 Taler versichert war. Na! Herr und Frau Schloss reisten mit den Kindern auf dem besten Dampfer der White Star Line, Bolivar, der bei der großen Seeversicherungsgesellschaft Nereus, Grundfonds, 10 Millionen Dollars versichert war und kamen in Liverpool an. Die Reise wurde fortgesetzt. Sie waren bis an die Spitze von Skagen gekommen. Das Wetter war natürlich auf dem ganzen Wege schön gewesen und der Himmel strahlend klar. Aber gerade als sie an die gefährliche Spitze von Skagen kamen, brach selbstverständlich der Sturm los. Das Schiff wurde Wrack. Die Eltern, die ihr Leben versichert hatten, ertranken und garantierten dadurch den geretteten Kindern eine Summe von 1500 Pfund Sterling. Die Kinder waren darüber natürlich sehr erfreut und kamen bei guter Laune nach Hamburg, um sowohl Lebensversicherungssumme wie Elternerbe in Besitz zu nehmen. Man denke sich ihre Bestürzung, als sie die Nachricht erhalten, Washington sei vor 14 Tagen auf den Bänken von Docker gescheitert. Ihr ganzes Vermögen war unversichert zugrunde gegangen, blieb also nur die Lebensversicherungssumme. Sie eilten nach der Agentur der Gesellschaft. Man denke sich ihren Schreck, als sie hörten, dass die Eltern ihre letzte Prämie nicht bezahlt hatten, die gerade am Tag vor ihrem Tode, welches Schicksal, verfallen war. Die Kinder wurden hierüber sehr traurig und bedauerten ihre Eltern bitter, die so tüchtig für sie gearbeitet hatten. Sie fielen sich weinend in die Arme und schwuren, dass sie hinfort stets ihre Sachen versichern und niemals versäumen würden, ihre Lebensversicherungsprämie zu bezahlen. Das musste nun lokalisiert und schwedischen Verhältnissen angepasst, lesbar gemacht, zu einer Novelle gefasst werden. und mit der sollte er in die Literatur eintreten. Wiederum erwachte der Teufel des Hochmuts und flüsterte, er sei ein Lump, wenn er sich mit diesen Dingen abgebe. Diese Stimme aber wurde bald von einer anderen zum Schweigen gebracht, die aus der Magengegend kam und von ungewöhnlich saugenden und stechenden Gefühlen begleitet war. Er trank ein Glas Wasser und rauchte eine neue Pfeife. Aber das Unbehagen wurde größer. Seine Gedanken wurden trüber, er fand sein Zimmer ungemütlich. Die Zeit schien ihm lang und einförmig zu sein. Er fühlte sich matt und niedergeschlagen. Alles kam ihm widrig vor. Seine Gedanken waren fade und drehten sich um nichts anderes als unangenehme Dinge und gleichzeitig wurde die körperliche Unlust größer. Er fragte sich, ob er hungrig sei. Die Uhr war eins und er pflegte nicht, vor drei zu essen. Er untersuchte unruhig seine Kasse. 35 Pfennig, also kein Mittagessen. Es war das erste Mal in seinem Leben. Die Sorge hatte er noch nicht gehabt mit 35 Pfennig, aber brauchte man nicht zu hungern. Er konnte ja nach Brot und Bier schicken. Nein, das konnte er nicht, denn das ginge nicht, das passte nicht. Selbst in den Milchladen gehen? Nein. Hingehen und leihen? Unmöglich. Da war niemand, von dem er leihen mochte. Bei dieser Gewissheit raste der Hunger wie ein losgelassenes wildes Tier und zerbiss ihn und zerriss ihn und jagte ihn im Zimmer umher. Er rauchte die eine Pfeife nach der anderen, um das Untier zu betäuben. Es half aber nicht. Ein Trommelwirbel war vom Kasernenhof zu hören und er sah, wie die Gardisten mit ihren kupfernen Flaschen aufmarschierten, um ihr Mittag zu erhalten. Es rauchte aus allen Schornsteinen, die er sah. Die Mittagsglocke läutete auf dem Schiffsholm. Es zischte in der Küche des Nachbars, des Polizisten und Bratengeruch drang durch die offene Flurtür und zu ihm hinein. Er hörte das Geklirr von Messern und Tellern im Zimmer nebenan und wie die Kinder das Tischgebet sprachen. Die Pflasterer unten auf der Straße schliefen satt ihren Mittagsschlaf auf den leeren Essbündeln. Er war so überzeugt davon, dass die ganze Stadt in diesem Augenblick Mittag aß. Alle, nur er nicht. Und er wurde böse auf Gott. Da eilte ein klarer Gedanke durch sein Gehirn. Er nahm Ulrike Eleonore und den Schutzengel, legte sie in ein Papier, schrieb Smiths Name und Adresse darauf. Und dann gab er dem Boten seine 35 Pfennig. Da atmete er erleichtert auf, legte sich auf sein Sofa und hungerte mit Hochmut im Herzen. Ende von Abschnitt 5.